WDR 5. Neugier genügt. Hier sehen wir die Küche der russischen Kriegsgefangenen. Das ist also eines der Funktionsgebäude sozusagen des Lagers, die Russenküche. Ja, die Ernährung war ja irgendwie auch ein Instrument der Tötung, nicht der russischen Kriegsgefangenen. Ein Gefangener kann sich erinnern, es war so eine grüne Jauche, nicht? Die Russenküche, ein unverputztes Gebäude. Die wenigen Fenster wurden zugemauert, die Holztüren erneuert. Die Küche lag in der Mitte, auf der linken Seite der Straße, die das Lager in ganzer Länge durchzog und in zwei symmetrische Hälften teilte. Der Großteil des Geländes, erklärt Klaus Volland, ist heute wieder Ackerland. Die Funktionsgebäude blieben stehen, auch einige Baracken. Klaus Volland ist Vorsitzender der Dokumentations- und Gedenkstätte St. Bostel. Von 1939 bis 1945 waren hier zwischen Bremen und Hamburg auf freiem Feld in mehr als 150 Holzbaracken und hinter Stacheldraht Hunderttausende Kriegsgefangene interniert. Die Rationen, die Kalorienzahl für die russischen Gefangenen war sehr viel geringer, nicht, als für die anderen Gefangenen, die ja außerdem auch noch in der Regel die Möglichkeit hatten, Rote Kreuz-Pakete zu empfangen, nicht, während die Russen das eben nicht hatten. Ja, wir sind hier in einem Bereich, wo man noch Baracken der ersten Bauphase erkennen kann. Nicht? Rund 1000 Kriegsgefangenenlager errichtete die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. St. Bostel ist das einzige, das zumindest in Teilen noch erhalten ist. Im Sommer 1940 kam der junge Kriegsgefangene Roger Cotun nach St. Bostel. Er glaubte, Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Doch es wurden 5 lange Jahre, die der Belgier in deutscher Gefangenschaft blieb. Nach dem Krieg kehrte Roger Cotun als Soldat der belgischen Besatzungstruppen nach Deutschland zurück. Seine deutsche Ehefrau ist mittlerweile verstorben. Er selbst lebt in einem Seniorenheim in Schleswig-Holstein und kommt regelmäßig zurück an den Ort seiner Gefangenschaft. In 1943 haben auch Russen, nicht? Die hatten Typhus, nicht? Der Typhus im Lager. Und wir wurden versorgt durchs Rote Kreuz. Wir bekamen Spritzen. Aber die Russen nicht. Und dann sah man jeden Tag, aber wirklich von morgens bis abends fuhr so ein Bauernwagen, nicht mit ein Pferd davor, fuhr dann von Anfang des Lagers bis ganz hinten, wo dann das Tor war zum Friedhof, fuhr dann mit die Leichen, die wie Holz so auf den Wagen geschmissen waren, meistens nackt, die hatten nichts mehr an. Ja, das hat ein paar Wochen gedauert, nicht, vor dass das vorbei war. Die bekamen nicht diese medizinische Versorgung. Und das kam, weil Russland, in der Sowjetunion, die war in der Zeit nicht bei der Genfer Konvention. Ja, damit wurde es offiziell begründet. Nicht? Begründet, ja. Also ja. Sie sind hier auf dem Lagergelände wie die Fliegen dann gestorben. 1929 hatte sich die Staatengemeinschaft des Völkerbundes in Genf über ein Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen geeinigt. Gefangene Soldaten sollten demnach untergebracht, eingekleidet und versorgt werden wie Soldaten der eigenen Armee. Das Deutsche Reich ratifizierte die Genfer Konvention, die Sowjetunion nicht. Nach dem Einmarsch in die Sowjetunion war das für die Wehrmacht ein willkommener Anlass, die sowjetischen Kriegsgefangenen zu behandeln wie Untermenschen. Rolf Keller von der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten erinnert an den Kommissarbefehl. Das war ein Befehl der Wehrmacht, nicht der SS oder der Gestapo, sondern ein Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht an die Truppen, also sowjetische Kriegsgefangene oder sowjetische Soldaten, die als Kommissare, also als Politoffiziere, fungierten, unmittelbar nach der Gefangennahme zu erschießen. Knapp 10.000 Politoffiziere fielen dem Kommissarbefehl zum Opfer. Insgesamt 5,7 Millionen Rotarmisten gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft. 2/3 überlebten es nicht. Sie starben besonders in den ersten Wochen und Monaten nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Die großen Durchgangslager hinter der Front, die hatten ja die Funktion, die Kriegsgefangenen durchzuschleusen, weiter ins Hinterland, damit sie möglichst weit weg waren von den Kampflinien. Und das waren in der Tat große, oft sehr große Flächen, Geländemulden oder was auch immer, was sich anbot, die notdürftig gesichert waren. Das heißt, sie waren allenfalls mit Stacheldraht eingezäunt und dann eben von Wachposten außen gesichert. Die Gefangenen hatten überhaupt keine Unterkünfte und haben dann monatelang eigentlich in Erdhöhlen gelebt oder in sonstigen Notbehausungen, die sich aus Ästen und Zweigen gebaut haben. In den ersten Monaten war es hauptsächlich so, dass es nur darum ging, Massenausbrüche zu verhindern und ansonsten zuzusehen, wie die Zahl der Gefangenen sich im Laufe der Zeit selbst dezimiert. Und das ist eine Vernichtungs- und Hungerpolitik, die da getrieben wurde, mit Ausmaßen, die wirklich Dimensionen erreichen, die dem Massenmord an den Juden entsprechen. In 4 Waggons wurden die Soldaten der Roten Armee nach Deutschland transportiert, selbst in offenen Güterwaggons. Ihre Köpfe guckten über die Seitenwände, dem Fahrtwind waren sie ausgesetzt und im Winter der Kälte. Es kam vor, so berichteten Überlebende, dass vor Abfahrt des Zuges die Gefangenen mit kaltem Wasser übergossen wurden. Mehrere Tage dauerte die Fahrt ins Deutsche Reich. Die Hälfte der sowjetischen Kriegsgefangenen starb, bevor sie ein Lager auf deutschem Boden erreichte. Mit den Kriegsgefangenen, die dann nach Deutschland kamen, hatte dann das Reichssicherheitshauptamt so seine Probleme. Da wurde dann argumentiert, also wenn die hier in Deutschland arbeiten sollen, dann müssen wir sicherstellen, dass unter diesen Gefangenen keine sind, die auf irgendeine Weise untragbar sind. Die wichtigsten waren die Kommissare, die man an der Front nicht erwischt hatte, sowjetische Intelligenzler und kommunistische Funktionäre und auch alle Juden unter den sowjetischen Kriegsgefangenen. Es wurden Einsatzkommandos der Gestapo gebildet, die zusammen mit den Lagerkommandanturen dann unter diesen Gefangenen sogenannte Aussonderungen vornahmen. Sie wurden der Gestapo übergeben, ins Konzentrationslager transportiert und dort meistens per Genickschuss ermordet. Die größten Mordstätten waren das KZ Sachsenhausen und das KZ Buchenwald. Die Gefangenen wurden also unter dem Vorwand einer medizinischen Untersuchung in so etwas wie eine Ärztebaracke geführt. Und dann gab man dann vor, also ihre Körpergröße zu messen. Und hinter der Messlatte gab es einen Raum, in dem ein SS-Mann mit einer Pistole saß und durch einen Schlitz in der Wand also den Gefangenen ins Genick schoss. Und diesem Massenmord sind also binnen weniger Monate im Herbst 1941 etwa 36.000 sowjetischen Kriegsgefangenen zum Opfer gefallen. Die ersten 120.000 sowjetischen Kriegsgefangenen kamen im Sommer 1941 nach Deutschland. Bis Ende 1941 folgten weitere 500.000. Russenlager wurden errichtet. Im sächsischen Zeithain etwa, wo 30.000 bis 35.000 Soldaten der Roten Armee starben. In Stukenbrock bei Gütersloh, 3 allein in der Lüneburger Heide, in Bergen-Belsen, Wietzendorf und Oerbke, wo die sowjetischen Kriegsgefangenen zunächst wieder unter freiem Himmel in Erdlöchern hausten, eingepfercht hinter Stacheldraht und sich selbst überlassen. Man wartete, spitzt es Rolf Keller zu, bis die sowjetischen Kriegsgefangenen aus der Bilanz fielen. Obwohl die Sowjetunion über Schweden diplomatische Vertretungen schon bald nach dem 22. Juni 1941, also nach dem Beginn des Feldzuges, signalisiert hatte, dass sie sich darüber austauschen möchte und angeboten hat, wir werden, obwohl wir die Genfer Konvention nicht unterschrieben haben, aber die deutschen Kriegsgefangenen entsprechend behandeln und gehen davon aus, dass die deutsche Seite das mit den sowjetischen Kriegsgefangenen auch machen wird. Auf diese Offerte hat aber die deutsche Seite dann gar nicht geantwortet. Man war natürlich davon ausgegangen, zu der Zeit noch davon, dass man im Oktober 1941 schon die Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau feiern würde und also sehr wenig deutsche Soldaten in Gefangenschaft geraten würden. Bis Kriegsende wanderten dann doch 3 Millionen deutsche Soldaten in russische Kriegsgefangenschaft, rund 600.000 starben. Unter den sowjetischen Gefangenen in deutscher Obhut lag die Todesrate 3-mal so hoch. Eberhard Ratzowait vom Verein Kontakte, der sich mit kleinen Geldbeträgen und Sachleistungen wie Brennholz, Rollstühlen und Türgeräten um die wenigen heute noch lebenden sowjetischen Kriegsgefangenen kümmert, nennt einen weiteren Unterschied. Dort, wo die Verhältnisse einigermaßen wieder sich stabilisierten, wurden die deutschen Kriegsgefangenen nach der Genfer Konvention behandelt. Das bestätigen uns eigentlich alle. Wir haben unter unseren Spenderinnen und Spendern recht viele ehemalige Wehrmachtssoldaten gehabt, die in sowjetischer Kriegsgefangenschaft waren und eigentlich unisono alle sagten, die Leute jenseits des Stacheldrahts hatten genauso wenig zu essen wie wir. Auch die Wachmannschaft hat nicht mehr bekommen als wir. Das ist der große Unterschied ja zu der Misshandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland. Die Russenlager waren überfüllt. Es waren da die ersten Seuchen schon ausgebrochen im Herbst. Und so hat man dann die Transporte, die hier im Oktober 1941 eintrafen, kurzerhand in die schon bestehenden anderen Lagern geschickt, wo es eben ausreichend Unterkünfte gab, wo es Desinfektionsanstalten gab und solche Dinge. Und auf diesem Wege wurden dann auch Lager wie St. Bostel für sowjetische Kriegsgefangene geöffnet. Das ist also sowas wie eines der Indizien dafür, dass das ökonomische Kalkül hier zumindest kurzfristig in den Vordergrund gerät. Ursprünglich sollte St. Bostel keine sowjetischen Kriegsgefangenen aufnehmen. Selbst unter den veränderten Umständen erreichten Unterbringung und Verpflegung der sowjetischen Kriegsgefangenen zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd den Standard, unter dem die anderen inhaftierten Soldaten in deutscher Haft lebten. Nach 1945 errichtete die sowjetische Militäradministration an den Orten, an denen Soldaten der Roten Armee in deutschen Lagern starben, Mahnmale. Auf dem St. Bostler Friedhof war es ein unförmiger Koloss im Geschmack der stalinistischen Zeit, gekrönt von einem überdimensionalen, roten, fünfzackigen Sowjetstern mit der Inschrift jeweils in Deutsch, Englisch und Russisch. Hier ruhen 46.000 russische Soldaten und Offiziere, zu Tode gequält in der Nazi-Gefangenschaft. Die Zahl, das weiß man heute, ist für das Lager St. Bostel zu hoch gegriffen, eher wohl einzuordnen als mahnende Anklage gegen den Schrecken, das Leid und den millionenfachen Tod während des Vernichtungsfeldzuges der Wehrmacht auf russischem Boden. Die Inschrift des sowjetischen Ehrenmals und die hohe Opferzahl, vermutet Gedenkstättenleiter Andreas Eresmann, empfand man in St. Bostel zu Zeiten des Kalten Krieges als Provokation. 1956 wurde das Mahnmal entfernt. Letztendlich ist dann aber auf Anordnung von der niedersächsischen Landesregierung das Denkmal demontiert worden und die Reste dann gesprengt worden und heute durch eine neue Gedenkanlage ersetzt worden. Drei Stelen, etwa 3 Meter hoch, die im Kreis stehen und den Sinnspruch haben, euer Opfer, unsere Verpflichtung, Frieden. Also ein sehr allgemein gehaltenes Denkmal, ohne Zahlennennung, ohne Opfergruppenbenennung. Und der Vorgang an sich, dass diese Denkmäler geschliffen wurden, das ist ja ein bemerkenswerter Vorgang. Im Grunde gab es schon ein bilaterales Abkommen mit der Sowjetunion, dass sowjetische Kriegsgräberstätten unantastbar sind. Trotzdem wurden in vielen Orten die Denkmäler geschliffen. Das kennen wir auch aus anderen ehemaligen Lagerfriedhöfen im Bielefelder Raum zum Beispiel, wo dann der fünfzackige Stern entfernt wurde etc. Aber dass es wie hier gesprengt wurde, das ist schon ein einmaliger Vorgang. Am 29. April 1945 befreiten britische Truppen das Lager und brannten wegen Typhusgefahr einen Teil der Lagergebäude ab. In den übrigen Baracken wurden SS- und Naziführer interniert. Später diente St. Bostel für kurze Zeit als Außenstelle des Zuchthauses Celle. Im Anschluss daran lebten hier bis 1960 jugendliche DDR-Flüchtlinge. Danach deckte sich die Bevölkerung mit Baumaterial ein. 25 Baracken sind erhalten geblieben. Von 1963 an nutzte die Bundeswehr sie als Depot. 1973 verkaufte der Bund das Gelände mit der Auflage, hier ein Gewerbegebiet einzurichten. Die Entlausungsbaracke ging in den Besitz einer Holzhandlung über. In die Kommandantur und in das Gebäude des Lagergefängnisses zog die Straßenmeisterei des Landkreises Rothenburg ein. Den Rest kaufte ein Geschäftsmann aus dem Saarland. Die Baracken dienten ihm als Lagerräume. Auch in der Russenküche stapelten sich die Kisten bis an die Decke. Teile der morschen Decke brachen ein, Gebäude und Kisten gammelten vor sich hin. Andreas Eresmann schließt die Tür zur Russenküche auf. Das Gebäude und 7 Baracken hat die Gedenkstätte dem saarländischen Geschäftsmann abgekauft. Der Dachstuhl ist wieder instand gesetzt. An der Längswand hängen 800 Personalakten verstorbener sowjetischer Kriegsgefangener. Im Raum stehen Stellwände der Ausstellung. Das sind solche Namenstafeln, die wir dann nach hierher stellen, brennen und dann auf den Friedhof bringen mit dem Namen und den Geburts- und Sterbedaten, um letztendlich dann den Namen auf den Friedhof zu bringen und wirklich dort auch einen Erinnerungsort für Angehörige zu schaffen. Und wir haben durchaus die Situation, dass welche anrufen und sagen, wir haben den Namen im Internet gefunden, wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt 5000 Kilometer gefahren, wir stehen jetzt hier. Wo ist das Grab von unserem Großvater, Vater, Onkel? wir dann immer die Situation haben, ja, wir zeigen euch alle gerne, wir gehen auf den Friedhof und wir zeigen euch die Massengräber, aber wir können es nicht genau sagen. Von daher umso wichtiger, dass wir die Namen auf den Friedhof bringen, dass wir zumindest diese kleine Würde noch irgendwie herstellen, dass der Name dort steht. Bislang konnten 4.600 sowjetische Kriegsgefangene, die im Lager St. Bostel starben, identifiziert werden. Eine noch unbekannte Zahl Toter liegt in den tiefer gelegenen Massengräbern, anonym. Ein bitteres Eingeständnis den Angehörigen gegenüber, die von weit her nach St. Bostel anreisen. Enttäuscht, das Grab ihres Vaters, Onkels oder Großvaters nicht mit Namen und Todestag vorzufinden, sind sie. Vorwürfe erheben sie keine. Erstmal sind sie generell sehr froh, dass sie den Ort gefunden haben oder Informationen gefunden haben. Dann erleben wir eigentlich in der Regel aller Fälle eine große Dankbarkeit, dass wir uns überhaupt hier an dem Ort damit beschäftigen, dass wir Unterlagen haben, dass wir die Personalkarten hier haben, dass wir die Erinnerung wachhalten und versuchen auch ein ehrendes Andenken den Verstorbenen zu geben. Und wir erklären ja durchaus die Projekte, die wir hier machen und dass es vielleicht noch nicht jetzt der Name da ist, aber dass er kommen wird. Und von daher merken wir eher eine große Anerkennung dessen, was wir machen. Weniger rühmlich dagegen ist die beharrliche Weigerung der Bundesregierung, sowjetische Kriegsgefangene als NS-Opfer anzuerkennen und sie entsprechend zu entschädigen, bevor auch noch die letzten von ihnen verstorben sind. Eberhard Ratzoweit vom Berliner Verein Kontakte schätzt die Zahl auf vielleicht 2000. Wir fordern eine Geste, die von den Betroffenen und auch deren Familien und Nachkommen verstanden wird als Geste der Entschuldigung für erlittenes Unrecht und auch einen materiellen Ausdruck einer solchen Geste, die doch höher sein sollte als das, was wir als kleiner Verein leisten können. Das ist eine Forderung, die aber mit Nachdruck gestellt wird und möglichst schnell. Wir fordern eine Soforthilfe für diese Menschen. Jeder noch lebende ehemalige sowjetische Kriegsgefangene sollte 5.000 Euro erhalten. Eine Petition, für die Eberhard Ratzoweit und seine Mitstreiter jedoch keine parlamentarische Mehrheit im Bundestag finden. Kriegsgefangenschaft, so argumentiert die Bundesregierung, zählt zum allgemeinen Kriegsschicksal. Auch die Entschädigung für Zwangsarbeiter bleibt den ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen verwehrt. Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft wurde für die Entschädigungszahlung im Jahre 2000 gegründet. Doch § 11 des Stiftungsgesetzes lautet, Kriegsgefangenschaft begründet keine Leistungsberechtigung. Für Kriegsgefangene, die in einem KZ einsaßen, räumt der Paragraph allerdings eine Ausnahme ein. Es wurde eine Liste von KZs bzw. KZ-ähnlichen Lagern erstellt. Die Liste, bestätigt Stiftungsvorstand Günter Saathoff, umfasst 3.906 Haftstätten. Die Russenlager sind darin nicht verzeichnet. Der Stiftung waren die Hände gebunden. Das ist richtig, weil die Vorgabe der Bundesregierung, die ja in dem Fall Rechtsaufsicht über unsere Stiftung ist, und Rechtsaufsicht heißt, sie achtet darauf, dass wir das Gesetz korrekt anwenden, gesagt wurde, die Ausnahme von der Regelung des Paragraphen 11 besteht nur dann, wenn die Kriegsgefangenen in einem KZ waren. Meine Argumentation, die ich damals schon vorgebracht habe und seit Jahren vorbringe und die sich von der Bundesregierung unterscheidet, ist, dass dieser Tatbestand, der ja eine Indizfunktion dafür ist, dass ein Verfolgungstatbestand vorliegt, nämlich Insassenschaft in einem KZ, dass der genauso bei den Russenlagern vorliegt. Also auch in den Russenlagern überwog die Verfolgungsabsicht. St. Bostel, das einzig noch erhaltene Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht, erreichten die ersten sowjetischen Soldaten im Oktober 1941. Das letzte Stück in Fußmärschen vom 10 Kilometer entfernten Bahnhof in Bremervörde. 60.000 sowjetische Kriegsgefangene, sagt Gedenkstättenleiter Andreas Ehresmann, waren bis Kriegsende im Lager St. Bostel interniert. Wir haben jetzt im Zuge der jüngeren Forschung mehrere Archivbestände, speziell auch aus Podolsk in der ehemaligen Sowjetunion, ausgewertet und können 4.600 Namen von sowjetischen Kriegsgefangenen eindeutig identifizieren als in St. Bostel verstorben. Darüber hinaus können wir keine seriösen Angaben machen. Man muss allerdings sagen, wenn man die Gefangenengruppen vergleicht, dann zum Beispiel die französischen Kriegsgefangenen mit etwa 70.000 Kriegsgefangenen, die hier im Lager waren, die sowjetischen mit etwa 60.000 Kriegsgefangenen, Gefangenen, die hier im Lager waren, dass es doch eine exorbitante Differenz zwischen diesen beiden Gefangenengruppen gibt. Bei den Franzosen etwa 150 Tote, bei den sowjetischen Kriegsgefangenen 4600 namentlich zuordnenbare. Da erkennt man schon, dass das Verhältnis ist ein deutlich anderes. Das heißt, es gab hier im Grunde ein systematisches Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.